überleben. Du kannst mit Wort nichts werden, nein, er hilft dir auf deine Rede. Doch wir können sich selber nicht in dir am Raum erleuchten und für nichts mehr stoppen, keine Gewalt und kein Gericht. Wir sollten es das Beste nicht in die Findung erzogen. Ihr habt uns die ganze Zeit immer nur auf mit Vogel. Dich und allein verrecken. Du musst an dich glauben, an dich und deine Stärken. Zu leiden recht bist, werden die anderen.